besten Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Is Tony, he's from Milano. He whispers softly in my ears in Italiano. He never leaves me, cause I'm his Cinderella. He says that I'm his only one in molto bella. He follows everywhere I go and calls me baby. This little gigolo has got me going crazy. I just can't get him off my mind, he's so amazing. My heart says yes, my mind says no, just let him go, go, go. Radio Kiepenkerl iPhone Adventswochen. Wir verschenken brandneue iPhone 6. Registrieren Sie sich jetzt auf unserer Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Achten Sie dann täglich zwischen 6 und 9 in der Radio Kiepenkerl Morgenshow auf Ihren Namen. Wenn wir Sie aufrufen, rufen Sie zurück innerhalb von 3 Hits. Und dann schenken wir Ihnen das nächste iPhone 6. Also, so ein neues iPhone, das hätte ich wohl auch gerne. Die Radio Kiepenkerl iPhone Adventswochen. Sichern auch Sie sich Ihre Chance auf ein neues iPhone. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. So, Kinder, wer bringt denn in anderen Ländern die Weihnachtsgeschenke? Tatjana? In Kolumbien El Niño, in Brasilien Papa Noel und in Russland Detmar Ross mit Snegurutschka. Und bei uns in Europa? Na, Euronix XXL natürlich. Erleben Sie Best of Weihnachtsgeschenke. Bei Euronix XXL in Lüdinghausen finden Sie garantiert die besten Geschenkideen für Ihre Liebsten. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie. Euronix. Best of Electronics. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Ab sofort großer X-Mas-Sale bei Hollard mit satten Rabatten. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Jetzt neu, ganz neu. Die 9. Radio Kiepenkerl Hitmix-CD von DJ Enrico Ostendorf. Eine Doppel-CD mit den größten Hits der 80er, der 90er und den besten Hits von heute. Im besten Mix. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Die 9. Radio Kiepenkerl Hitmix-CD gibt es für nur 15 Euro, unter anderem hier. Bei Fahrrad- und Tankstelle Norbert Usbeck in Rosendahl und bei den Streiflichtern in Coesfeld. Weitere Verkaufsstellen auch in Ihrer Nähe. Lesen Sie auf unserer Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronix XXL in Lüdinghausen. Euronix. Best of Electronics. Oh, yeah. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Light up our guns. Downtown. Musik. Jetzt. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking. Confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath him. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, but New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you through my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Bent and bent as a puff on deck. Rock the mic, Oh, I crave skin rip. Find a honey dip to dip it in. Slam dunk it, stick it, flip it and ride that B-double-O-T-Y on my. Ooh, that's it. Come on, come on. Whoop, there it is. I'm done. Whoop. Der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die Straßen sind leer.